Demon zu entwimmen, es die Menschen interessiert, dass sie nur belogen werden von Politikern und Behörden. Wenn eure Macht ins Laune steht, ein Schuss von euch nach hinten geht. Wenn das dann eure Geld gesiegt ist, das ist Strafe, die ihr kriegt. Zeit zu sehen, was passieren kann. Wir haben ein Ziel, ein Untergang. Und dieser wird nicht friedlich sein. Wir stehen zusammen, nicht allein. Wenn der schwarze Himmel wohnt, entfacht und euch der Feind ist gestern nicht lacht. Wenn am Ende unsere Pfade weht, ist es voll und schuldig und leck zu spät. Schrei! Die einfach nicht stört! Schrei! Blind und dumm und zum Verkämpfen! Euch blind und dumm! Schrei! Die einfach nicht stört! Schrei! Die einfach nicht stört! Schrei! Die einfach nicht stört! Schrei! Die einfach nicht stört! Schrei! Die einfach nicht stört! Schrei! Die einfach nicht stört!